Erster, ihr sollt alle Gebote genau befolgen, die ich euch gebe, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Zweiter, wenn ein Prophet oder jemand, der Träume hat, in eurer Mitte erscheint und euch ein Zeichen oder Wunder ankündigt, dritter, und dieses Zeichen oder Wunder dann eintrifft, das er euch angekündigt hat, und er sagt, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen. Vierter, dann sollt ihr nicht auf die Worte dieses Propheten oder Träumers hören, denn Jahwe, euer Gott, prüft euch damit. Er möchte wissen, ob ihr ihn von ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebt. Fünfter, ihr sollt Jahwe, eurem Gott, folgen und ihn fürchten. Haltet seine Gebote, hört auf seine Stimme, dient ihm und bleibt ihm treu. Sechster, dieser Prophet oder Träumer soll getötet werden, denn er hat euch dazu verleitet, euch gegen Jahwe, euren Gott, aufzulehnen. Jahwe hat euch aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Er wollte euch von dem Weg abbringen, den Jahwe euch befohlen hat, damit ihr das Böse aus eurer Mitte entfernt. Siebter, wenn dein Bruder, dein Sohn, deine Tochter, deine Frau oder dein bester Freund dich heimlich verführen und sagen sollte, lasst uns anderen Göttern dienen. Göttern, die du und deine Vorfahren nicht kennen, achte also Göttern der Völker, die rings um euch wohnen, egal ob in eurer Nähe oder weit entfernt, neunter, dann sollst du ihm nicht zustimmen und ihm nicht gehorchen. Zeige kein Mitleid mit ihm, verschone ihn nicht und verheimliche seine Schuld nicht. Zehnter, vielmehr sollst du ihn töten. Deine Hand soll zuerst ihn schlagen, um ihn zu töten, und danach die Hände des ganzen Volkes. Elfter, du sollst ihn zu Tode steinigen, weil er versucht hat, dich von Jahwe, deinem Gott, abzubringen. Jahwe hat dich aus Ägypten geführt, wo du ein Sklave warst. Zwölfter, ganz Israel soll davon hören und sich fürchten, damit niemand mehr so etwas Böses in eurer Mitte tut. Dreizehnter, wenn du hörst, dass in einer eurer Städte, die Jahwe, euer Gott, euch zum Wohnen gibt, vierzehnter, böse Menschen aus eurer Mitte aufgetreten sind und die Bewohner ihrer Stadt verführt haben, indem sie sagten, lasst uns anderen Göttern dienen, Göttern, die ihr nicht kennt. 15. Dann sollst du genau nachforschen und gründlich untersuchen. Wenn sich dann bestätigt, dass diese schreckliche Tat in eurer Mitte geschehen ist, 16. Dann sollst du die Bewohner dieser Stadt mit dem Schwert töten. Du sollst die Stadt, alles, was darin ist, und ihr Vieh mit dem Schwert vernichten. 17. Alle Beute sollst du auf dem Hauptplatz der Stadt sammeln und die Stadt sowie die gesamte Beute als Brandopfer für Jahwe, deinen Gott, verbrennen. Die Stadt soll für immer ein Trümmerhaufen bleiben und nie wieder aufgebaut werden. 18. Nichts von dem Verfluchten darf bei dir bleiben, damit Jahwe seinen großen Zorn abwendet und euch Gnade zeigt. Dann wird er euch zahlreich machen, wie er es euren Vorfahren geschworen hat. 19. Wenn ihr auf die Stimme Jahwes, eures Gottes, hört, alle seine Gebote befolgt, die ich euch heute gebe, und tut, was vor ihm richtig ist.